Hello, hello, hello. Hallo, hallo, hallo. We are talking about what it looks like to be a true apostle. Wir sprechen darüber, wie es aussieht, ein wahrer Apostel zu sein. Oh, I hope not many of you want to be true apostles. Ich hoffe nun, viele von euch wollen wahre Apostel sein. Look. Schau. In verse 13 he says. In Vers 13 sagt er. When we are slandered incessantly, that means extremely, we always answer gently. Wenn wir unaufhörlich verleumdet werden, das heißt in höchstem Maße, antworten wir immer sanft. Ready to reconcile. Bereit zur Versöhnung. I mean, who wants to be reconciled with the one who slanders you? Wer will schon mit demjenigen versöhnt sein, der einen verleumdet? You know, if we are like consider ourselves good and holy followers of Jesus. Wir betrachten uns als gute und heilige Nachfolger Jesu. When we are slandered, we certainly don't want to be reconciled. Wenn wir aber verleumdet werden, wollen wir uns sicher nicht versöhnen. The good ones of us don't fight back, but reconciled? No, thank you. Die Guten unter uns wehren sich nicht, aber sich versöhnen? Nein, danke. But Paul says we are always ready to reconcile. Paulus aber sagt, wir sind immer bereit, uns zu versöhnen. Do you know, the whole idea of reconciling with brothers and sisters, die ganze Angelegenheit der Versöhnung mit Brüdern und Schwestern, it's a complicated issue, and I understand that. Ist ein kompliziertes Thema und ich verstehe das. Because sometimes it is an impossibility to be reconciled. Manchmal ist es ein Ding der Unmöglichkeit, sich zu versöhnen. Because two people have to agree to reconcile. Denn zwei Menschen müssen einverstanden sein, um sich zu versöhnen. You know, and I see this in marriages over and over again. Ich sehe das in Ehen immer wieder und wieder. One does not want to be reconciled whatsoever. Der eine will sich überhaupt nicht versöhnen. And the other wants to. Und der andere will es. So the one who wants to be reconciled prays, fasts, intercedes for God to restore the marriage. Der sich versöhnen will, betet, fastet, legt Fürsprache ein, damit Gott die Ehe wiederherstellt. Why doesn't that make sense? Warum macht das keinen Sinn? Because you need to have the heart to be reconciled. Of course, that's correct. Du musst das Herz dazu haben, um versöhnt zu werden. Das ist natürlich richtig. But Paul understood, my heart is the important thing, that I'm ready to be reconciled. Aber Paulus hat verstanden, dass mein Herz das Wichtigste ist, damit ich bereit bin, mich versöhnen zu lassen. But in Romans, he told in the 12th chapter, im Römerbrief 12 sagt er, as far as it is up to you, hold peace with everybody. Soweit es in eurer Macht steht, haltet Frieden mit allen. So the question is not, are you reconciled with everybody that you've been fighting with? Die Frage lautet also nicht, bist du mit allen versöhnt, mit denen du dich gestritten hast? That's not the issue. Das ist nicht die Frage. Because there are people that choose they will not be reconciled and you have to respect it. Denn es gibt Menschen, die sich dafür entschieden haben, sich nicht zu versöhnen und das musst du respektieren. But here is the true question. Aber hier ist die eigentliche Frage. Are you always willing to be reconciled? That's the real question. Bist du immer bereit, dich zu versöhnen? Das ist die eigentliche Frage. Even those people who have slandered you terribly. Sogar mit den Menschen, die dich furchtbar verleumdet haben. I was recently with a friend of mine in Europe. Ich war kürzlich mit einem Freund in Europa. The guy is heading towards 70. Er geht auf die 70 zu. And we've known each other for, I don't know, close to 40 years maybe. Wir kennen uns seit, ich weiß nicht, fast 40 Jahren. And you know, he's had all sorts of experiences in his walk with Jesus. Er hat auf seinem Weg mit Jesus alles Mögliche erlebt. Had all sorts of broken relationships. Er hatte alle Arten von zerbrochenen Beziehungen. People slandered him. Die Leute verleumdeten ihn. Lied about him. Und logen über ihn. And he said something to me that was so beautiful. Er sagte etwas so Schönes zu mir. He said, you know, Reinhard, there is not anybody that I've had broken relationships with that I could not reconcile with. Reinhard, es gibt niemanden, mit dem ich mich nicht wieder hätte versöhnen können, nachdem die Beziehung brach. Now, one of that relationship took more than 30 years to be reconciled. Aber bei einer dieser Beziehungen hat es mehr als 30 Jahre gedauert, bis sie wieder versöhnt war. You know, that doesn't mean he's walking together and serving together in ministry with these people, but at least he's reconciled in heart. Das bedeutet nicht, dass er mit diesen Menschen gemeinsam ging und diente, aber schlussendlich ist er im Herzen wieder versöhnt. And this needs to be the heart. So ein Herz brauchen wir. Paul was willing to be reconciled with people who did bad things to him. Paulus war bereit, sich mit Menschen zu versöhnen, die ihm Schlimmes angetan hatten. And I can guarantee you. Ich kann euch garantieren. As many thousands of Christians is listening to this right now. Dass viele von den tausenden Christen, die hier gerade zuhören. A lot of you, you are right now scared in your heart. Genau jetzt Angst in ihrem Herzen haben. Oh no, they've done so bad to me. They've talked so bad about me. They've destroyed my life. I don't want to be reconciled. Sie haben mir so viel Schlechtes angetan, so schlecht über mich geredet, mein Leben zerstört. Ich will keine Versöhnung. Well, I would like you to ask the Holy Spirit to search your heart. Ich möchte, dass du den Heiligen Geist bittest, dein Herz zu erforschen. If you truly have forgiven from all of your heart. Wenn du wirklich von ganzem Herzen vergeben hast. If you've truly fixed your heart and allowed Jesus to heal the pain. Wenn du dein Herz wirklich in Ordnung gebracht hast und Jesus erlaubt hast, den Schmerz zu heilen. And if you are at least to say, Jesus, I'm willing to be reconciled. Wherever there needs to be reconciliation. Wenn du zumindest sagen kannst, Jesus, ich bin bereit, mich versöhnen zu lassen, wo immer es Versöhnung braucht. Now, it might happen or it might not happen. Dann kann es passieren oder auch nicht. But are you willing in your heart? That's the real issue. Bist du aus tiefstem Herzen bereit dazu? Das ist die richtige Frage. If not, I believe you have to fix something. Wenn nicht, musst du etwas in Ordnung bringen. So now, he says, even now, in the world's opinion, we are nothing but filth and the lowest scum. Jetzt sagt er, selbst jetzt sind wir in den Augen der Welt nichts als Dreck und der niedrigste Abschaum. I get so concerned. Es beunruhigt mich sehr. When Christians worry what this world thinks about them. Wenn Christen sich Gedanken darüber machen, was die Welt von ihnen denkt. How much they invest to have a good reputation. Wie viel sie investieren, um einen guten Ruf zu haben. Maybe you should tell yourself. Vielleicht sollst du lieber sagen. Jesus said, woe unto me if all men speak good about me. Jesus sagte, wehe, wenn alle Menschen gut über mich reden. Think about it. If we are concerned that we have a good reputation among the world, something is very seriously wrong. Denk darüber nach. Wenn wir darauf bedacht sind, dass wir in der Welt einen guten Ruf haben, dann stimmt etwas ganz und gar nicht. Now, I don't mean having a bad reputation because we do bad stuff like many Christians do. Damit meine ich nicht, dass wir einen schlechten Ruf haben, weil wir schlechte Dinge tun, wie es viele Christen tun. Unfortunately, many Christians have a bad, the world has a bad opinion about them because of how they live. Leider haben viele Christen einen schlechten Ruf. Die Welt hat eine schlechte Meinung von ihnen, weil sie so leben, wie sie leben. But if you serve Jesus, live with disciples of Jesus, we must not worry what opinion the people in the world have about us. Aber wenn wir Jesus dienen, als Jünger Jesu leben, dürfen wir nicht so sehr darauf achten, was die Menschen in der Welt über uns denken. We must be willing to be the lowest. Wir müssen bereit sein, der Niedrigste zu sein. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.